Experimentelles von unserer Freundin Toni Carter zusammen mit Christoph Hahn und Rudolf Moser. Gingua. Und das ist Neues von Friends of Music. Music driving home to Alice. Hallo, hier ist Theos Tonartikultur und ihr hört Radio Marabu auf Kurzwelle 6150. Sie ist klug und sieht gut aus und so versteht man erstmal nicht, warum die Mann hat, der so aussieht wie ich. Da hat er aber Glück, das ist das Erste, was man denkt. Doch andererseits, wie jeder weiß, kriegst du im Leben nichts geschenkt. Bitte darf ich vorstellen, das ist meine Frau. Was die an mir gut findet, weiß ich auch nicht so genau. Doch ich nehme die Wahl an, weil das nun einmal so geht. Und ich der bin, der an allen Tagen hinter ihr steht. Beim Fußballschauen gibt es Streit zwischen Thomas und Karl-Heinz. Die Auslegung der Abseitsregel ist nicht so echt seins. Sie schnappt sich beide Kerls, jeden an einem Ohr. Eben standen sie noch in der Kneipe und jetzt stehen sie davor. Bis eben dachten beide, sie wären wirklich wer. Nun stehen sie da wie kleine Jungs ohne Gegenwehr. Ein Typ, der schaut mich fragend an und die Frage ist ganz klar: Was denn das jetzt bitte gerade für eine Nummer wahr? Das kannst du dir nicht vorstellen, das ist meine Frau. Durchsetzungsfähig und auch mit einem guten Körperbau. Da hat er aber Glück, ist was man vordergründig denkt. Doch andererseits, wie jeder weiß, kriegst du im Leben nichts geschenkt. Statt Bandprobe, so hatten wir uns spontan überlegt, haben die Jungs und ich das Treffen in den Biergarten verlegt. Da höre ich plötzlich die sehr bekannte Stimme hinter mir. Und ich würde mich jetzt gern verstecken, weil ich in diesem Moment offiziell woanders bin und grad übe wie ein Tier. Kannst du dich mal da vorstellen, das ist meine Frau. Wenn die mich jetzt hier sieht, da macht die mich bestimmt zur Sau, weil ich nicht an dem Ort bin, der angegeben war. Doch dann lacht sie mich an, naja, dann geht's wohl nochmal klar. Es gibt einen Verdacht, der mich gelegentlich beschleicht. Mit wem wie wir zu leben, das ist manchmal nicht so leicht. Dass sie das dennoch tut, ist trotzdem nicht einfach nur Glück. Da musste was für tun, denn Glück ist geschickig. Bitte darf ich vorstellen, das ist meine Frau. Wie ich an sowas komme, weiß ich auch nicht so genau. Doch ich nehme die Wahl an, weil es nun einmal so geht. Und ich der bin, der bis zum Ende hinter ihr steht. Bitte darf ich vorstellen, das ist meine Frau. Was die an mir gut findet, weiß ich auch nicht so genau. Doch ich nehme die Wahl an, weil es nun einmal so geht. Und ich der bin, der bis zum Ende hinter ihr steht. Marabu-Freunden ging es in die heutige Ausgabe von Guitar X. Neue Musik von Tony Carter, Friends of Music. Dahinter verbirgt sich Thomas Rittmeier von der Berührt-Band und unserem Freund Theos Tonartikultur. Freundin und Kollegin Karin Rapanz aus Bayern. Sie moderiert ihre eigene Sendung auf Radio Marabu und sie singt in dieser Stunde live in der Brauerei Schmidt zu singen. Da gab es erst kürzlich zum Herrentag den Weißbier-Anstich. Interview zur aktuellen Single natürlich auch noch. Zur Wahl zum Europäischen Parlament melden sich Bernd Brecht und Jürgen Eger und Julia Reinhardt bringt die Klassik aus Köln. Radio Marabu. Earthquake, this is Tyler the Creator.

Got It, die neue Single von den Amazons und ein Hilferuf von den Raconteurs, Jack White, Help Me Stranger. If you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. That I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Last thing I'll do, and my breath gets shorter as I'm focusing in on you. Head down, I got mine. I'm sweet talking all the time. Gotta make more eye contact. Gotta be more present. Gotta fake react. Gotta adjust my attitude. There wasn't even on a suit. Kind of rude. You can call friends tonight, but no one's gonna answer on a Monday night. Find water, it's the last thing I'll do, and my breath gets shorter as I'm focusing in on you. It was my decision, it still got me too. But if I find the water, won't be focusing in on you. If I go, give your soul. Coronas auf Radio Marabu Find the Water. Gleich Egers Worte und Bernd Brecht. Zur EU-Wahl. Julia Reinhardt mit der Klassik und Karin Raphansel im Interview. Sie singt in der Brauerei Schmidt zu singen. In der Brauerei singen gemeinsam mit dem Braumeister eine Woche vor Weihnachten. When I Die, das ist die aktuelle Single von Beirut. Gleich Jürgen Eger, Egers Wort. 6150. Der 19. Erkrater Radiotag. 19. Am Samstag, den 15. Juni 2019, trifft sich Europas alternative Radioszene zum Radiotag in Hilden. Free Radio. Zu Gast ist unter anderem Jingle Gott, Alpha Sound Gründer und Radio Atlantis Mastermind Steve England. Steven England. Showtime. Beginn ab 13 Uhr. Eintritt 12 Euro. Alle weiteren Details auf www.offshoreradio.de. Radio Atlantis. Europe's Alternative Music. Radio Marabu. Turbulenz. Liebe Bundesrepublik. Mein Name ist Turbulenz. Sommertermine Deutschland, 6. Juli Bayreuth, Bürgerfest, 7. Juli Senden, 17. August Singen, 24. August Deggendorf, 14. September Dinkelsbühl und 28. September Tübingen. Ich bin Turbulenz und du hörst Radio Marabu. Alternative Music Radio Marabu. Hi, das ist der Turbulenz, du hörst Radio Marabu. Ich wünsche dir viel Spaß. Egas Worte. Bla bla bla bla bla bla bla bla. In Gitarre X auf Marabu. Habe ich mir Rezos oder Rezos YouTube-Kanal mal angeschaut und ein Video gefunden, auf dem er mit irgendeiner Porno-Queen, deren Möpse ziemlich Silikon aufgeblasen aussehen. Meine Kompetenz in solchen Fragen ist nicht eben ausgeprägt. Sie zeigt auch Tattoos, aber nur auf den Armen. Die anderen sehen zu dürfen, muss man sich ja zahlen. Und scheint verliebt in ihre langen, glatten, blonden Haare, lispelt Porn, erotisch, macht also nicht gerade den Eindruck, eine Intelligenzbolzen zu sein. Der Rezo zeigt der Blonden mit den dicken Möpsen, wie man einen Beat baut. Besser als eine Tüte. Und er gibt damit an, dass er mit ihr ist also sozusagen ein YouTubiger Zuhälter. Und der hat nun mit seinem Video, das zudem offenbar Sponsoren hatte und Gruppeninteressen folgte, dermaßen das Wahlergebnis beeinflusst. Das ist folgerichtig eine Gesellschaft, die Puff und Porno zu einer gewerblichen Normalität erklärt, bekommt dann eben auch genau diese Normalität. Heute diskutieren sie, verlogen wie immer, dass die 70 YouTuber sich nicht an die nicht allzu bekannten Politikbetriebsregeln gehalten haben. Woher die kennen sollten, wenn die offiziell gar nicht ausgeteilt werden, sagen sie nicht. Denn durch die Forderung nach diesen Regeln könnte den Leuten aufgehen, dass es solche Regeln gibt. Aus Berlin, der Dichtersänger Jürgen Egger auf Radio Marabu. Und ist die Influencer Battle schon so lange her und Schnee von vorgestern. Und sie haben immer noch nicht gemeldet, dass Putin schuld an allem ist. Derselbe Putin, der es drauf hatte, den Trump zu erfinden mitsamt Tower und die, den Amis unterzujubeln, soll nicht den einen YouTuber getrollt haben. Kann doch nicht sein. Ihr Qualitätsjournal, ihr pennt ihr, enttarnt Putin. Der olivgrüne Hofreiter sagt, die Menschen hätten für Klimaschutz und ein solidarisches Europa gestimmt. Mag ja sein, bekommen werden sie es nicht. Bildung und Information gefährden den ruhigen Untertanenschlaf. Das waren Egers Worte auf Marabu in einer Woche mehr. Gleich Bernd Brecht mit mir zur Wahl zum EU-Parlament. Karin Raphansel singt danach am Woche vor Weihnachten live in der Brauerei Schmidt zu singen und wir sprechen zu ihrer aktuellen Single. Jetzt geht's weiter mit Noel Gallagher's High Flying Birds, Black Star Dancing. Rücken ab. Splitter. Mit Bernd Brecht. Auf Radio Marabout. Europe's Alternative Music. Radio Marabout. Radio Marabout. Europe's Alternative Music. Radio Marabout, Broken Art, wie immer. Bernd Brecht, hallo. Wie geht's, Marcel? Marabout-Land. Mir geht es gut. Ich habe gewählt vergangene Woche. Du hast sicherlich auch gewählt in Polen. Die Wahl zum Europäischen Parlament, fälschlicherweise Europawahl, genannt. Warum fälschlicherweise? Russland ist nicht vorhanden bei dieser Wahl und das ist einfach eine absolute, man sagt hier in Polen, Massaker. Ne? Genau, weil Russland ist das größte Land Europas. Aber wie kommentierst du das Wahlergebnis? Das Wahlergebnis ist für mich eigentlich sowas nicht wie ein sinkendes Schiff, aber es ist irgendwie auch ein Riss im Bug, weil es wird eigentlich nicht für das Volk, sondern gegen das Volk gestimmt. Ich finde, Europa müsste vergleichbare soziale Lebensbedingungen schaffen, ansonsten scheitert es. Was meinst du? Genau so ist es, und zwar ist die einzige Chance, die eigentliche Möglichkeit, das Grundeinkommen, das Basisgrundeinkommen. So würde ich das sehen, oder wie siehst du das? Sehe ich eigentlich auch, und das in allen europäischen Ländern, und spätestens dann würden sich viele Sachen auch von selbst erledigen, zum Beispiel, dass Ärzte aus Rumänien nach Deutschland kommen. So ist es. Und wenn man jetzt von den Künstlern ausgeht, sieht es natürlich nicht viel anders aus. Viele Künstler, gerade hier in Polen, leben also quasi unter oder an dem Existenzminimum, und das muss eigentlich nicht sein. Und man sollte eigentlich gerade dafür irgendetwas schaffen. Das ist die einzige Chance. Und ich glaube auch daran, dass das möglich ist. Eine Frage noch. Wenn du eine Nase in die Straßen von Wroclaw steckst, was denkst du, wie interessieren sich die polnischen Menschen für Europa? Ja, das ist auch sehr interessant. Es ist ein Pona pur, es ist ein Halb und Halb. Andererseits ist in der Mitte eben die USA, und vieles ist hier so veramerikanisiert, also das Denken. Und man sieht da eben auch hier, die Soldaten marschieren hier über den Rathausplatz und geben sozusagen den Friedensengel, indem sie also Nelken und so weiter verteilen. Ne? Das ist wirklich schräg in Polen, da entwickelt sich ja auch was dahin, und in Warschau steht ja schon ein Ronald Reagan-Denkmal. Dazu sage ich auf jeden Fall Kurwa und grüße dich, Bernd Brecht, bis zum nächsten Mal. Also Kurwa Matsch und trotzdem optimistisch in diesem Sinne. Und walk on. Bernd Brecht auf Radio Marabu. Aber auch vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Jetzt nicht noch ein bisschen warten, Kind. Und du, 1, 2, 3, 4. Ja, es ist schon Weihnachten, ist schon wieder wegen vorbei. Aber jetzt. Es war schon so ein Anfang, wir wollen doch gar kein Freund. Am Ende war ja nicht wert und du hast ab. Mein Papa ist gleich verschissen, ihr zwei wart's keine Freund. Komm, bleib vom Fußball, er sagt, du bist der Lack. Unsere Winterurlaubspläne so schnell wieder ein. Schwarze Pissen aus den Nieren von Traut. Jetzt sie wieder oben mit meinen neuen Ski. Die hat so weit vom Schlepper aus gekauft. Aber vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Jetzt nicht noch ein bisschen warten, Kind. Ulle glücklich, ulle froh, beste Liebe sowieso. Weil jetzt ohne mich, weil ich bin immer froh. Deine Weihnachtsgeschenke ganz liebe Feuersgeld. Bringe heut zum Roten Kreuz. Ja, ich kann's. Der Telefon hat Schluss gemacht, du hast ihn nicht verweilt. Verschluck dich bitte an der Weihnachtstanz. Na, wo vor Weihnachten machst du mit mir Schluss? Jetzt geht noch ein bisschen warten, Kind. Ulle glücklich, ulle froh. Beste Liebe sowieso. feiert ohne mich, weil ich bin immer froh. Eine Woche vor Weihnachten machst du mit mir Schluss. Erspur mir bloß den letzten Abschiedskuss. Ich trink drei Glühwein gegen Durst, dann schmus ich mit dem Späße, mir was wurscht. Frohe Weihnachten, ich schleich dir aus meinem Leben. Geh bitte, schleich dir aus meinem Leben. Wir haben gerade gehört, Karin Rachpanzl, wir kennen das Lied, auf Radio Marabu war Nummer 1 bei uns eine Woche vor Weihnachten und das war eine interessante Live-Einspielung in der Brauerei Singen. Foto steht dazu auf der Webseite, du bist zum ersten Mal in der Brauerei Singen in Thüringen, wie gefällt es dir hier? Wunderbar, der Uwe ist ein gnadenhaft guter Sänger. Das stimmt und er ist auch textsicher bei deinem Lied, eine Woche vor Weihnachten. Das ist mega gut. Das ist der Start in den Norden. Jetzt musst du Berlin erobern. Nee, das ist total witzig. Ich komme aus dem tiefsten bayerischen Wald und in Thüringen, in der Brauerei, singen die Leute mein Lied. Das ist mega geil. Du wirst auf jeden Fall in Thüringen auch einen Gig spielen. Dafür wünschen wir schon mal alles Gute. Wir wollen aber einen neuen Titel von dir ins Programm reinnehmen. Und sag mal welchen. Wenn's dir a Freit macht. Das ist ein Lied von Sheryl Crow. Ja, richtig. Eine Coverversion, wo ich den Text von der Sheryl Crow übersetzt habe. Der hat mir so gut gefallen und hat auch zu meiner derzeitigen Lebenssituation gepasst. Und dachte ich mir, ach, den übersetze ich jetzt mal ins Bayerische und habe natürlich ein bisschen abgewandelt an manche Stellen, wo es nötig war, damit es irgendwie funktioniert, auch für mich. Aber ich finde es ganz gelungen. Und wem machst du eine Freude? Mir selber meistens. Also dann ist es das Gegenteil von der Woche vor Weihnachten. Ja. Doch, das ist so das Nachtrennungslied, dass man dann sich selber eine Freude macht. Das lernt man dann. Dann machen wir uns jetzt eine Freude, spielen das Lied. Ich habe noch eine Frage. Die nächsten Pläne von Karin Rapanzel? Neue Songs schreiben, weiter Bass spielen. Ich spiele jetzt ganz neu Bass in meiner Rockband und es wird immer rockiger und einfach wieder neue Sachen schreiben, aufnehmen, viele Konzerte spielen. Der große Durchbruch in Thüringen steht an. In Kooperation mit der Brauerei Schmidt. Und Radio Marabu. Und Radio Marabu, natürlich. Genau. Ja, ich denke, wir werden die Weltherrschaft zusammen erlangen. Lass sie uns retten, wenn es dir erfreut macht, Karin Rapanzl. Kurz anspielen, oder? Oh, nochmal. Das Bier. Die Brauerei. Wir sind lang, lang Weg von da. Zirk meine Lederjacken an, ich spei für die Schmeißflung und sauf, bis ich gleich wieder durch Tag. Sauf, bis ich gleich wieder durch Tag. Wo ist passt hier. Bier. Okay, bis dahin. Oder das ganze Lied. Nee, Nein. Wir spielen es jetzt von der Platte. Ordentlich und nüchtern. Nüchtern betrachtet war besoffen besser. Dann kann sie so schlecht sein. Comics ans Bett, kratz ein Schimmel vom Brot und servier der Käsetoast jeden Tag. It's okay, bin wieder prall. Bin nicht das Dirndl, wo's mir gern daheim erzeugt. Doch wenn's dir in Thüringen musste sie das Lied gleich zweimal spielen. So waren die Leute begeistert. Wenn's dir erfreit macht, Karin Rapanzl. 61,50. Stay in my bed. Bullet Holes, die neue Single von Bush, und das sind Tudor Cinema Club Satellite. Especially for you. Knack, knack, knack. Hier ist Schnatterinchen. Hier ist Radio Marabu. Ich grüße den Marcel Fischer. Kitty Platsch, das neue Programm, so ein Zirkus. Gespielt wird mit den Originalpuppen aus dem Fernsehen, geführt von den Mitwirkenden des Kitty Platsch Ensembles. Das Buch für die neue Show schrieb Martin Karl und die Musik stammt aus der Feder von Helmut Frommhold. Aufregung herrscht im Märchenwald. Maulwurf Buttelflink hat Geburtstag. Alle wollen ihm etwas Besonderes schenken. Moppi Schnatterinchen, Herr Fuchs und Frau Elster und der Bär Mischka und natürlich Pitti Platsch der Liebe. Der hat, denke, denke, denke, eine verrückte, aber wunderschöne Idee. Wir schenken Buttelflink eine Zirkusvorstellung und alle spielen mit. Aber dafür muss man fleißig werkeln, basteln und üben. Werden sie es schaffen? Im neuen Programm geht es mit Spaß, Spannung und viel Musik recht turbulent zu. Alle jungen und junggebliebenen Fans werden eingeladen auf eine Reise in den Märchenwald. Es wird gezeigt, dass die schönsten Geschenke nicht gekauft werden müssen. Pitti Platsch begeistert seit 57 Jahren alle Kinder am Bildschirm. Schnatterinchen begrüßte schon 5 Jahre früher alle Fernsehkicker. Die Premiere des neuen Stücks fand am 6. April 2019 in der Kupferstadt Hettstedt statt. Hier ist der Herr Fuchs. Oh, besucht mich doch mal. Mehr Infos auf showexpresskönnern.de.